fühlen uns nicht bürgerlich und auch nicht proletarisch. Wir wandeln auf dem Himmelstrich und leben literarisch. Die schnöde Welt, wir hassen sie, nur abgeklärte Poesie, die ist unsere Seelenspeise. Wir sind so schrecklich weise.